Und nun, da ich dem Prozessverlauf zuhöre, spüre ich eine gewisse Erleichterung. Gestern verkündete der Staatspräsident, er habe sich entschieden, von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, womit er Eichmanns Bitte um Begnadigung abgewiesen habe. Gestern um Mitternacht im Gefängnis von Ramle wurde Adolf Eichmann durch den Strick hingerichtet. Der Hinrichtung wohnten 10 Personen bei, außer der Gefängnismannschaft, die das Urteil vollzogen hat. Heute früh um 4.35 Uhr wurde seine Leiche eingeäschert. Die Asche wurde an Bord eines Polizeischiffes gebracht, um dann auf hoher See verstreut zu werden. Brasilien, die Sowjetunion, Uruguay, Chile, Argentinien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Jugoslawien sind auf dem Weg zum WM-Viertelfinale. Viele europäische Fußballexperten haben sich gestern auf die Schultern geklopft. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ein dokumentarisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Ofer Waldmann. Mit Walter Kreier als Leiter der Nachrichtenabteilung, Dirk Müller als Radiosprecher von Kol Israel, Veit Schubert als Generalstaatsanwalt Gideon Hausner und Shelley Kupferberg als Dolmetscherin. Sowie Axel Sichrowski, Vanessa Berbo, Ramona Olasch, Aviram Edri, Orit Nachmias, Benny Claessens, Rainer Selin, Jaron Löwenberg, Jeva Lapska sowie Guy und Tamar Aviat. Für die Verwendung der O-Töne danken wir dem israelischen Staatsarchiv und dem Archiv der Israeli Public Broadcasting Corporation. Ton Kaspar Wollheim und Katrin Witt. Regieassistenz Andrea Andrisevic. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Noam Brusilowski. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2021. SR2 Kulturradio mit der Hörspielzeit. Zum Nachhören finden Sie Adolf Eichmann, einen Hörprozess, 7 Tage lang auf sr2.de/hörspielzeit. In der ARD Audiothek gibt's das Hörspiel auch zum Runterladen. Und am kommenden Sonntag geht es in der SR2 Hörspielzeit um eine junge Frau, die vielen Erwartungen gerecht werden muss, nicht zuletzt den eigenen. In Die Füße der Engel beschreibt die Quebecer Autorin Eveline de la Chenelière facettenreich, auch mit zarter Lakonie, wie eine Familie und ihre Umgebung mit dem Tod umgeht. Mama, ja. Wenn die Engel keine Füße haben, heißt das dann, dass Paul jetzt keine Füße mehr hat? Doch, Paul hat seine Füße noch. Aber du hast mir gesagt, dass er jetzt ein Engel ist. Und Engel haben keine Füße, hast du gesagt. Also hat Paul keine Füße. Paul hat Füße. Er ist ein besonderer Engel. Okay? Sie sagt, dass ihr Bruder jetzt ein Engel ist? Das ist ja niedlich. Marie sagt, ihr Bruder sei jetzt ein Engel. Kinder sind stark. Das mit dem Video ist eine gute Idee. Kinder sind das Leben. Das Video mit dem klassischen Ballett. Das Leben geht weiter. Das war sein Lieblingstanz. Und das hat ihm gefallen. Der sterbende Schwan. Das Video mit klassischem Ballett. Das ist wirklich schön. Der sterbende Schwan. Tatsächlich wurden Engel während des gesamten Mittelalters sozusagen als Fußamputierte dargestellt. Und es scheint, als habe die Renaissance ihnen ihre Vollständigkeit wiedergegeben. Und zwar in einer Art Auferstehung, die nach und nach vom Becken bis zu den Zehen geht. Marie hat ihre Doktorarbeit über die Darstellung der Engel in der Renaissance geschrieben und soll sie nun verteidigen. Für sie sehr emotional, denn in der Arbeit steckt doch so viel mehr als wissenschaftliche Erkenntnis, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Tod des Bruders, als sie noch ein Kind war. Mit genauem Gespür für Wahrhaftigkeit und auch Plattitüden blickt Eveline de la Chenelière in diesem Hörspiel einerseits auf den Umgang mit Trauer und andererseits auf den vermeintlichen Zwang zur individuellen Besonderheit. Marie jedenfalls wird zur zweifelnden Hoffnungsträgerin der ganzen Familie. Keine leichte Aufgabe, aber sie versucht, ihren eigenen, manchmal etwas schrulligen und skurrilen Weg ins Leben zu finden. Die Füße der Engel hören Sie hier bei uns am kommenden Sonntag ab 17.04 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören heute und noch schöne Feiertage wünscht Ihnen Pia Frede.